Erster im siebten Monat kam Ismail, der aus der königlichen Familie stammte, mit 10 Männern nach Mizpah, um mit Gedalia gemeinsam zu essen. Zweiter, während sie aßen, standen Ismail und seine Männer plötzlich auf und ermordeten Gedalia, den der König von Babel als Statthalter eingesetzt hatte. Dritter, Ismail tötete auch alle Judäer, die bei Gedalia in Mizpah waren, sowie die chaldäischen Soldaten, die sich dort aufhielten. Vierter, zwei Tage nach dem Mord an Gedalia wusste noch niemand von dem Verbrechen, das in Mizpah geschehen war. Fünfter, da kamen 80 Männer aus Sichem, Silo und Samaria, die Trauerkleidung trugen und Opfergaben für den Tempel des Herrn mitbrachten. Sechster, Ismael ging ihnen weinend entgegen und lud sie ein, mit ihm zu kommen, um Gedalia zu besuchen. Siebter, sobald sie jedoch in der Stadt waren, tötete Ismael sie und warf ihre Leichen in eine große Zisterne. Achter, 10 Männer baten jedoch um ihr Leben, weil sie Vorräte an Getreide, Öl und Honig auf dem Feld versteckt hatten, weshalb er sie verschonte. Neunter, die Zisterne, die Ismael mit den Toten füllte, war dieselbe, die König Esa früher zur Verteidigung gegen König Baesa von Israel gebaut hatte. Zehnter, danach nahm Ismael alle übrigen Leute aus Mizpah gefangen, darunter auch die Königstöchter, und wollte mit ihnen zu den Ammonitern fliehen. Elfter, als Johanan und die anderen Anführer der Armee von den schrecklichen Taten erfuhren, die Ismael begangen hatte, verfolgten sie ihn. Zwölfter, sie nahmen alle ihre Soldaten mit und holten Ismael am großen Wasserbecken bei Gibeon ein, um gegen ihn zu kämpfen. Dreizehnter, als die Gefangenen Johanan und die anderen Anführer der Armee sahen, freuten sie sich sehr über ihre Rettung. Vierzehnter, alle Menschen, die Ismael aus Mizpah weggeführt hatte, kehrten um und schlossen sich Johanan an. 15. Ismael konnte jedoch mit 8 seiner Männer entkommen und floh zu den Ammonitern, bevor Johanan ihn fangen konnte. 16. Johanan und die anderen Anführer nahmen alle Leute mit, die Ismael aus Mizpah entführt hatte, darunter Männer, Frauen, Kinder und Beamte. 17. Sie brachen auf und machten in Gerut Kimham bei Bethlehem Halt, um von dort aus weiter nach Ägypten zu ziehen. 18. Sie hatten große Angst vor den Chaldäern, weil Ismael den Statthalter Gedalia ermordet hatte, den der König von Babel eingesetzt hatte.